Und jetzt geh akkurat du ins Wirtshaus. Solange du Wirtsessen gibt. Gibst du mir nichts als lauter gute Lehren? Na und? Ja, gute Lehren habe ich in der Schule schon gekriegt, wenn ich es hätte folgen wollen. Ja, du bist ein Lump in Folio. Du trittst dein Glück mit Füßen. Na, wegen meiner, wenn du die guten Tage nicht ertragen kannst, dann geh hin, wo der Pfeffer wächst. Bruderlein, du musst nicht böse sein. Ich blieb ja gern bei dir, aber ich halt's nicht aus. Ich habe eine Herzensangst, die wie eine Bangigkeit mit deinem Wort, Bruder. Ich halt's nicht aus. Also schau, damit du siehst, dass ich dein wahrer Freund bin, so lege ich für dich 100 Dukaten an. Die kriegst aber nicht eher, als bis du dich fest und ordentlich wo ansässig machst. Ansonsten hast du keinen Groschen von mir zu erwarten. Wann kriege ich die 100 Dukaten? Na, wenn du ordentlich und fleißig worden bist. Na, da kriege ich mein Leben kein Greizer. Jetzt will ich dir einen Vorschlag machen. Na? Gib du mir jetzt 4 oder 5 Dukaten. Das ist mir lieber, als wenn du mir nachher 1000 gibst. Also keinen Kreuzer eher, als bis du brav und ordentlich worden bist. Na? So behüt dich Gott. Der Abschied von dir fällt mir schwer, Bruderlein, aber ich halt's nicht aus. Ja, aber du kriegst doch alles. Sei doch gescheit. Du kriegst ein Geschäft. Das halt dich nicht aus. Du kriegst ein Weib. Ich halt's nicht aus. Du kriegst kleine Kinder. Das halt dich nicht aus. Ja, halt's nicht aus, sagt er. Hätte der Kerl alles bei mir, was sein Herz verlangt, er kann's aber nicht erwarten, bis er wieder draußen im Elend ist. Bruderlein, mach die Tiere auf. Na, da ist die Tür! Na, da ist die Tür! Der hat schön aufgeladen. Sieht der das Fenster für die Tür an? Ja, aber lass dich umarmen, du! Na, du hast aber schwer geladen. Bruder, gib mir die Hand. Na, da ist meine Hand. Oh, ja, da ist... einen Kuss, Bruder, einen Kuss. Bruder, meinst du es auch ehrlich mit mir, Bruder? Ah, ui. Na, du bleibst bei mir, solange du lebst. Was willst du noch mehr? Na, weil du musst es aber auch ehrlich mit mir meinen. Weißt du, sonst geh ich fort. Na, wo willst du denn hin? Das Wirtshaus. Hier, ein Brandwein muss ich haben. Nix, da bleibst. Da bleib ich. Da drin, da hast du scharfe Wasser. Scharfe Wasser. Das kannst du trinken. Aber wer trinkt noch Wasser? Scharfe Wasser. Ja, der hat so. So, jetzt geh ins Wirtshaus, wenn's kannst. Was ist? Astronom, schau, dass bei dir einmal ein trockenes Viertel eingeht. Was? Weil, was ist das? Der hat mich eingesperrt. Das hat er nicht nötig. Ich war schon eingesperrt, wie er nur ein Lehrbub war. War ich schon eingesperrt. Bruder, das ist schändlich von dir. Ich weiß, was ich tue. Ich steck beim Fenster aus. Ich muss ins Wirtshaus! Da höre ich eine Musik. Ha, jetzt wird's erst viel Töto. Ja, was denkst du, Bruder? Ja, was machst denn du da? Jeder Zwirn. Ja. Du, weißt was, ich gehe jetzt spielen. Ja, ich auch. Aber du, jo. Da drüben geht's Fidel zu. Da gehen wir lieber. Halt, ihr beiden! Was ist denn das? Was ist denn das? Unglaublich schien mir der Grad der Liederlichkeit, den ihr beide erreicht habt. Verfallen seid ihr ganz dem bösen Geist Lumpazi Vagabundus. Nun denn, so verbann ich euch zur Strafe eures Wandels in den Abgrund, wo der ganze Tross der bösen Geister haust. Gnade, Barmherzigkeit. Ich werde mich bessern. Ich bin schon gebessert. Es ist zu spät. Fort mit den beiden. Ich bin besiegt. Amorosa, ich erkenne deine Macht höher als die meine. Du bist die Siegerin. Hilaris werde meiner Tochter Gemahl. Wir sind überglücklich. Wir sind überglücklich. Mächtiger Herrscher, auch die verirrten Söhne des Feenreichs habe ich auf den rechten Pfad zurückgeführt. Und so ist Lumpazi Vagabundus gebannt auf immerdar. Nimm meinen Dank. Hab ich ihn verdient? So überlasse mir die beiden lockeren Gesellen, die du zu streng bestraft. Es sei. Wohlan, so folget mir. Ich will sie euch durch meine Macht nun gebessert und glücklich zeigen. Ist das ein Glück? Der Komet ist ausblieben, die Welt steht aller Weine und wir stehen mitten drauf mit unserer unsinnigen Familie. Du Knieri! Ja? Wir sind eingeladen beim Bruderlein. Bist du bald fertig? Ja, den Augenblick. Die Tischler machen eh gleich Feierabend. Ich muss nur noch mit der meinigen die kleinen Kinder einschlafen. Feierabend! Kommt herunter, Kameraden! Nach vollbrachtem Tagwerk schmeckt einem der Feierabend.